Mit Ellie trinke ich Tee, das macht mir heuer Freude. Bin ich auch bei Ellie, so lasse ich das heute. Das ist gut, so wie es ist, so ist es zu gebrauchen. Der Zorn, die Wut und alles Triste sollten da verrauchen. Schon immer gut gefallen. Ich liebe es, wenn etwas gelingt, dann möchte ich das auch so halten. Darum will ich mich besinnen. Ich sage nichts, wenn die Leute das sehen und spinnen. Wenn sie sagen, was sie alles hassen, das müssten sie wegen mir auch gar nicht lassen. Warum sie aber dazu auffordern, sich selbst an die Nase zu fassen, das habe ich nicht verstanden. Ich habe es auch nicht gewusst. Da habe ich noch immer keine Lust. Es ist ihr eigener Frust. Du bist noch da. Da bin ich aber froh. So, jetzt geht es weiter. Manch einer ist daran schon gescheitert. Was alles hier daneben ist, das ist doch trotzdem so geschehen. Da trinke ich mit Ellie Tee und hoffe auf ein Wiedersehen. Ich bin so frei, da nehme ich mir einen frisch gebackenen Keks. Brösel kleckern, alles geschieht hier, auf dem T-Shirt ist ein Klecks. Darum will ich mich besinnen. Ich sage nichts, wenn die Leute das sehen und spinnen. Wenn sie sagen, was sie alles hassen, das müssten sie wegen mir auch gar nicht lassen. Warum sie aber dazu auffordern, sich selbst an die Nase zu fassen, das habe ich nicht verstanden. Ich habe es auch nicht gewusst. Da habe ich noch immer keine Lust. Es ist ihr eigener Frust. Du bist noch da. Da bin ich aber froh. So, jetzt geht es weiter. Manch einer ist schon daran gescheitert. Mit Ellie trinke ich Tee, das macht mir heuer Freude. Bin ich auch bei Ellie, so lasse ich das heute. Das ist gut, so wie es ist, so ist es zu gebrauchen. Der Zorn, die Wut und alles Triste sollten da verrauchen.